flexible, wettbewerbsorientierte Arbeits- und Gütermärkte. Je größer die strukturelle Ungleichheit zwischen den Teilnehmern einer Währungsunion ist, desto höhere interne Flexibilität bei allen Kosten und Preisen, insbesondere den Lohnkosten, ist notwendig, um negative wirtschaftliche Folgen für einzelne Teilnehmer zu vermeiden. Es ist paradox, dass gerade das wettbewerbsstärkste Land im Euroraum, nämlich Deutschland, sich diese Regel am meisten zu Herzen genommen hat und mit der sogenannten Agenda 2010 bzw. den Hartz-Reformen seinen Arbeitsmarkt in den frühen Jahren der Währungsunion wesentlich flexibilisiert hat. Einen Ausgleich für fehlende oder unzureichende Flexibilität können Wanderungen von Arbeit und Kapital im Währungsraum bieten, indem entweder Arbeitskräfte aus den benachteiligten Regionen in die begünstigten Regionen wandern oder indem Kapital für neue konkurrenzfähige Produktionen aus den begünstigten Regionen in die benachteiligten Regionen fließt. Solch ein Kapitalzustrom setzt aber voraus, dass die Investitionen in den benachteiligten Räumen den Investoren mehr Rendite bringen. Dazu muss die Produktion dort besonders kostengünstig sein. Das heißt, die Löhne müssen entsprechend niedrig sein. Und das wiederum erfordert hohe Lohnflexibilität als Reaktion auf ungünstige wirtschaftliche Entwicklungen. Je einheitlicher in einem Währungsraum das Kostenniveau ist und je unflexibler die Arbeitskosten sind, umso eher verlaufen strukturelle Anpassungsprozesse zu Lasten der benachteiligten Regionen. Arbeitskräftewanderungen können dabei nur in dem Umfang Ausgleich bieten, indem in den begünstigten Regionen zusätzliche Arbeitsplätze zur Verfügung stehen oder zu rentablen Bedingungen geschaffen werden können. Es ist aber sicherlich nicht das wünschenswerte Leitbild eines optimalen Währungsraums, dass durch die einheitliche Währung räumliche Konzentrationsprozesse verstärkt werden. Daraus folgt: Eine hinreichende Flexibilität und Differenzierung der Arbeitskosten ist neben der Arbeitskräftemobilität die entscheidende Voraussetzung für die Abgrenzung eines optimalen Währungsraumes. Wird das nicht beachtet, kann die einheitliche Währung für die wettbewerbsschwachen Mitgliedsländer einen hohen Preis in Form von Stagnation und steigender Arbeitslosigkeit kosten. Das gilt insbesondere für einen Währungsraum, in dem aus kulturellen und sprachlichen Gründen große außerökonomische Mobilitätshemmnisse bestehen und deshalb die Wanderungsbereitschaft über die Landesgrenzen hinweg begrenzt ist. Deshalb kommt es in einem Währungsraum mit unterschiedlichen Sprachen und Kulturen wie der Eurozone in besonders hohem Maße auf Flexibilität der Arbeitskosten und der Wettbewerbsbedingungen an, wenn eine Währungsunion spannungsfrei funktionieren soll. Auch die in einer Währungsunion stets vorhandene Kapitalmobilität löst Anpassungsprobleme von Regionen nur in Verbindung mit einer hinreichenden Lohndifferenzierung.